Good morning, good morning, good morning, friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. Verse 11 of 1 Peter and chapter 1. Vers 11 von 1. Petrus, Kapitel 1. We talked about every prophecy, Jesus has to remain in the focus. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus bei jeder Prophezeiung im Fokus bleiben muss. So verse 11, here is what Peter says. In Vers 11 sagt Petrus, as they probed into the mysteries of who would fulfill them, während sie die Geheimnisse dessen erforschten, wer sie erfüllen würde, and the time period when it would all take place, und die Zeitspanne, in der sich das alles ereignen würde. So look, they were focusing on Jesus as they were trying to figure out the mystery and when it would happen. Sie konzentrierten sich also auf Jesus, während sie versuchten, das Geheimnis zu ergründen und herauszufinden, wann es geschehen würde. Now remember, vergiss nicht, it was a long time, hundreds or more than 1000 years ahead of time. Das war eine lange Zeit, hunderte oder mehr als 1000 Jahre vor der Zeit. And look, for them it was a mystery. Für sie war es ein Geheimnis. It was not something that, you know, I prophesied that and yes, I understand that exactly. Es war nicht etwas wie, ich habe das prophezeit und ja, ich verstehe das genau. I myself have been walked in the prophetic for decades. Ich selbst lebe seit Jahrzehnten im Prophetischen. I found out that many things I prophesied, I had no idea what they would even look like or what it meant. Und musste feststellen, dass ich bei vielen Dingen, die ich prophezeite, keine Ahnung hatte, wie sie aussehen würden oder was sie bedeuteten. And I had to spend a lot of time in drawing close to God to figure out what he's trying to say. Ich musste viel Zeit damit verbringen, mich Gott zuzuwenden, um herauszufinden, was er mir sagen wollte. And I think this is a great mistake that many prophetic people make. Ich denke, das ist ein großer Fehler, den viele prophetische Menschen machen. Unfortunately. Leider. Actually, it's a great mistake that many prophetic people make and a great mistake that many Christians make with prophetic people. Eigentlich ist es ein großer Fehler, den viele prophetische Menschen machen und ein großer Fehler, den viele Christen mit prophetischen Menschen machen. And I'm going to give you a very common double error. Ich zeige dir einen sehr häufigen Doppelfehler. Look, here it tells us about two things. Hier werden uns zwei Dinge gesagt. First of all, it says that they were mysteries that they had to figure out. Erstens, es wird gesagt, dass es Geheimnisse waren, die sie herausfinden mussten. And then also about the time period. Und dann auch den Zeitpunkt, den Zeitraum. Do you know, very few Christians and very few prophetic people too, I guess. Nur wenige Christen und wohl auch nur wenige Propheten, so vermute ich. They understand the difference between the prophecy and the time period in which it needs to be fulfilled. Verstehen den Unterschied zwischen der Prophezeiung und dem Zeitraum, in dem sie sich erfüllen muss. If you would ask me as a prophet, wenn du mich als Propheten fragen würdest, what is one of the very difficult things to live with as a prophet? Was ist eines der schwierigsten Dinge, mit denen man als Prophet leben muss? It's exactly the figuring out the time period. Es ist genau das Herausfinden des Zeitraums. Because when God shows you things in your heart, they are very real. Denn wenn Gott dir Dinge zeigt, sind sie in deinem Herzen sehr real. But now you've got to figure out, for when is this? Is it for now? Is it for next week? Is it for next year? Doch jetzt musst du herausfinden, für wann das ist. Ist es für jetzt? Ist es für die nächste Woche? Ist es für das nächste Jahr? And I've found a lot of prophetic people, they see things and they immediately walk into them. Ich stellte fest, dass viele prophetische Menschen Dinge sehen und sich sofort in sie hineinbegeben. And they don't take the time to say, Lord, I need to make sure that I don't run ahead of you, neither that I stay behind you. Sie nehmen sich nicht die Zeit zu sagen, Herr, ich muss sicherstellen, dass ich dir weder vorauslaufe, noch hinter dir bleibe. Many years ago, I was really hit by a fact in the Gospels. Vor vielen Jahren ist mir eine Tatsache in den Evangelien besonders aufgefallen. That many times in the Gospel you find this statement, in the fullness of time. An vielen Stellen im Evangelium findet man die Aussage, als die Zeit erfüllt war. Or something like, this happened so that it would be fulfilled what was written. Oder so etwas wie, dies geschah, damit erfüllt würde, was geschrieben steht. But it was written at a completely different time. Aber es wurde in einer ganz anderen Epoche geschrieben. So these prophets tried to figure out two things. The mystery, how can I solve it? And At which time is it going to be happening? Diese Propheten versuchten also zwei Dinge herauszufinden. Das Geheimnis, wie es entschlüsselt werden kann und zu welcher Zeit es geschehen wird. See, God gave me a prophetic word to an African prophet. Gott gab mir durch einen afrikanischen Propheten ein prophetisches Wort. That one day I would have a school of the prophetic in Europe. Actually he said in Austria. Dass ich eines Tages eine Prophetenschule in Europa haben würde, genauer gesagt in Österreich. And it took about 30 years for that to be fulfilled. Es dauerte etwa 30 Jahre, bis ich das erfüllte. But you know what was the interesting thing? Das Interessante daran war, I tried to open that school about 25 years ago. Dass ich vor 25 Jahren versucht hatte, diese Schule zu eröffnen. A few years after the prophecy. Ein paar Jahre nach der Prophezeiung. And I had to realize, no. It's not the time. I'm gonna let it go for now. Und ich musste feststellen, nein, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich werde es erst einmal sein lassen. And this year it happened. Dieses Jahr ist es dann in Erfüllung gegangen. And I found that many prophetic people, they try to figure out the mystery, but they are not trying to figure out the time, and that's so dangerous. Ich habe festgestellt, dass viele prophetische Menschen versuchen, das Geheimnis zu ergründen, aber sie versuchen nicht den Zeitpunkt herauszufinden, und das ist sehr gefährlich. Because if you don't figure out the time, what's gonna left? Denn wenn du den Zeitpunkt nicht herausfindest, was bleibt dann übrig? You have to make it happen and not God makes it happen. Du musst es geschehen lassen und nicht Gott macht es. And everything that you have to make happen in the flesh is a created Ismael. Und alles, was du im Fleische geschehen lassen musst, ist ein erschaffener Ismael. Everything that you need force to bring it into being, you need force to sustain it. And I don't want to live like that. Alles, was du mit Kraft ins Leben rufst, musst du mit Kraft aufrechterhalten. So will ich nicht leben. But everything that God brings into being, aber alles, was Gott ins Leben ruft, he will also sustain it. You don't have to do that. Wird auch erhalten. Du musst das nicht tun. So whether you're a prophetic person or whether you work with other prophetic people, ob du also ein prophetischer Mensch bist oder mit anderen prophetischen Menschen zusammenarbeitest, please always make sure you don't run ahead of the timing of God, neither you stay behind. Achte bitte immer darauf, dass du dem Zeitplan Gottes nicht vorauseilst und auch nicht hinterherhinkst. The Holy Spirit will help you to solve the mystery and he will help you to figure out the right timing. Der Heilige Geist wird dir helfen, das Rätsel zu lösen und den richtigen Zeitpunkt herauszufinden. And don't let people push you. Lass dich nicht von Menschen drängen. You know, impatience is a terrible thing in the kingdom. Ungeduld ist eine schreckliche Sache im Reich Gottes. Because impatience causes you to always create an Ishmael. Denn Ungeduld führt dazu, dass du immer einen Ismael erschaffst. So take time. Nimm dir also Zeit. The journey is more important than the goal, my friend. Der Weg ist wichtiger als das Ziel, mein Freund. Because on that journey to figure out the timing and the mystery, God does a beautiful and deep work in you. Denn auf dieser Reise, auf der du den Zeitpunkt und das Geheimnis herausfindest, vollbringt Gott ein schönes und tiefes Werk in dir. I will see you tomorrow. Bis morgen.